Okay. Ja, Lukas hat mir ein bisschen ganzen Stichworte vorweggenommen für meine Einleitung. Also als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass ich hier sprechen darf. Als ich das Thema vorgeschlagen habe in der WG-Küche, hat Lukas sofort Ja gesagt. Was ich nicht selbstverständlich finde, weil die Reihe schon einen gewissen hohen Anspruch hat und auch gewisse Ziele verfolgt. Und trotzdem hat er also nicht wie gesagt, ja, da müssen wir noch drüber reden und schauen, wie wir das genau aufarbeiten, sondern sofort ja. Das hat mich sehr gefreut. Ja, und das andere, was ich sagen wollte, bezogen auf den Text, dass ich wirklich heute ganz viele Schlagworte aus dem, was Lukas gerade kurz nochmal referiert hat, aufgreifen werde. Also ob das jetzt die Katastrophe ist, der Tod, die Verzweiflung, das Problem der Erkenntnis, alles wird jetzt eine Rolle spielen. Noch zwei Dinge vorweg. Ich glaube, es wird ein bisschen anstrengender Vortrag, weil ich werde vorlesen. Das hat Nachteile, das ist mir klar, vor allem fürs Zuhören, aber auch Vorteile, dass ich so präzise wie möglich meine Dinge präsentieren kann. Wenn es irgendwann zu anstrengend wird, kann man natürlich auch eine Pause einschieben, vielleicht muss es dann auch sein. Der Vortrag gliedert sich in 5 Teile. Am sinnvollsten ist es wahrscheinlich, nach dem dritten Punkt eine Pause zu machen. Da haben wir dann so 2/3 geschafft. Noch ganz kurz vorneweg. Ich glaube, dass mein Vortrag ein paar strukturelle Probleme hat, schon bei der Ausarbeitung, denen ich irgendwie Herr werden musste. Erstens glaube ich, dass der Großteil den Roman nicht kennen wird. Deswegen muss ich irgendwie so referieren, dass es trotzdem auch den Zuschauern was bringt, die ihn nicht gelesen haben. Das geht aber. Zweitens möchte ich ja mit der ästhetischen Theorie von Adorno arbeiten. Das ist nicht gerade die einfachste Theorie. Das heißt, eigentlich bräuchte das auch noch viel Erklärungszeit, die ich hier aber nicht haben werde. Ja, und drittens hat Adorno selbst über Beckett intensiv gearbeitet. Und ein Ziel von mir war es, auf keinen Fall zu wiederholen, was Adorno schon 100-mal gesagt hat und in Vorträgen auch 100-mal wiederholt wird. Mein Ziel war es, mit Adorno produktiv eigenständig zu arbeiten. Was aber nicht so einfach ist, weil das Feld eigentlich beackert ist. Müsst ihr dann beurteilen, ob es mir gelungen ist. Noch kurz zu den Kapiteln. Im ersten Teil spreche ich über die ästhetische Theorie. Das ist der kürzeste Teil. Ich hatte sogar fast überlegt, ihn wegzulassen. Finde es jetzt aber dennoch zu wichtig. Im zweiten entfalte ich meine Generalthese. Und im dritten und vierten, das sind eindeutig die größten Kapitel, geht es dann direkt intensiv um den Roman. Einmal eben um die Art von Subjektivität und Subjektkonstitution, die dort präsentiert wird. Und zweitens habe ich mir die Frage gestellt, warum der Roman trotzdem schön ist. Hört sich wie eine simple Frage an, ist aber nicht so einfach, wenn man einen wirklich finsteren Roman sich vorgenommen hat, warum der trotzdem eine eigene Schönheit hat. Ja, und zum Schluss, das ist dann wieder ein kleines Kapitel, möchte ich noch darauf eingehen, warum der Roman als Kunstwerk gesellschaftskritische Effekte zeitigen kann oder in sich trägt. Das ist natürlich wieder stark von Adorno beeinflusst. Das ist aber auch mein passivstes Kapitel irgendwie, weil ich da sehr vorsichtig bin. Aber da kann man dann ja drüber diskutieren. Okay. Ich würde den Roman trotzdem mal kurz rumgeben. Das Schöne ist nämlich, wenn man eine halbe Seite von einem Roman liest, das ist eine Trilogie von Beckett, der letzte, über den spreche ich heute. Wenn man eine halbe Seite liest, hat man eigentlich schon den ganzen Roman gelesen. Es geht wirklich ständig um ein Thema. Und in diesem Thema passiert keine Entwicklung, kein Spannungsbogen wird aufgebaut, sondern dieses Thema wird immer wieder wiederholt. Und deswegen kann man eigentlich guten Einblick gewinnen, wenn man ein bisschen nur was liest. Warum der Roman trotzdem gut ist und interessant, darüber will ich heute sprechen. Die Präsentation dient nur dazu, dass ihr die Zitate mitlesen könnt. Es sind nicht unendlich viele, ich habe versucht, wenig zu halten, aber ich denke, wenn man über einen Roman spricht, sollte man auch ein paar Zitate bringen. Darum wird die Präsentation auch erst später relevant. Am ersten Kapitel arbeite ich ohne Zitate. Okay, dann fange ich an. Na gut, vielleicht noch ganz kurz. Wenn ich zu schnell rede, zu leise, andere Dinge einfach melden. Also zum ersten Kapitel. Jede gelungene Interpretation eines Kunstwerkes greift immer schon auf irgendeine Art von Theorie zurück. Dafür müssen nicht unbedingt die großen Werke der philosophischen Ästhetik zitiert oder ausgefeilte hermeneutische oder dekonstruktivistische Methoden angewandt werden. Auch der kürzeste Kommentar im Feuilleton-Teil einer überregionalen Zeitung über zum Beispiel die neue Faust-Inszenierung bewegt sich innerhalb von lebensweltlich tradierten Vorstellungen von dem, was als schön oder hässlich, angenehm oder unangenehm, interessant oder langweilig gilt. Egal wie bewusst oder unbewusst der theoretische Horizont auch ausgebildet sein mag, nur durch einen solchen hindurch können Kunstwerke auch als Kunstwerke identifiziert, betrachtet, gelesen, gehört, erfahren, kommentiert und diskutiert werden. Bei den vielen von Samuel Beckett geschaffenen Kunstwerken, die von Gedichten über Theaterstücke und Romane bis hin zu Hörspielen und Filmen reichen, kann darüber hinaus festgestellt werden, dass diese eine ganz eigene magische Anziehungskraft auf unterschiedlichste philosophische Strömungen ausgeübt haben. So große Namen wie Theodor W. Adorno, Günther Anders, Georges Bataille, Gilles Deleuze, Alain Badiou oder Simon Critchley haben jeweils eigene Interpretationen einzelner Werke Beckets vorgelegt. Diese Anziehungskraft scheint auf den ersten Blick daran zu liegen, dass Beckett trotz seines berühmten Diktums, das war ein Spruch, den er mal bei einer Theateraufführung zu seinen Schauspielern gesagt hat, wir zeigen ein Spiel, wir reden nicht über Philosophie, auf Anfragen, was denn seine Werke bedeuten. Trotzdem hat er in seinem Medium, eben dem Medium der Kunst, sich eindringlich den klassisch-philosophischen Fragen nach dem Sein, dem Nichts, dem Tod, dem Sinn, dem Subjekt, dem Glück und der Wahrheit gewidmet. So kompromisslos wie kaum ein zweiter Künstler hat er theoretisch abstrakten Erklärungen des Seins das Gericht gemacht. Das haben viele Künstler, aber Beckett hat es in einer Art und Weise getan, dass er dabei nicht vortheoretisch geworden ist, meiner Meinung nach. In diesem Vortrag soll nun der Roman Der Namenlose von Beckett einmal genauer unter die Lupe genommen werden. Dabei wird Adornos spätes ästhetisches Hauptwerk und die vielen Notizen, die er über Beckets Oeuvre niedergeschrieben hat, als eine Art theoretischer Kompass benutzt werden. Der Anspruch lautet dabei, Adornos Gedankenwelt nicht einfach dem Roman überzustülpen, sondern einzig als Orientierungshilfe heranzuziehen. Wenn aber nur lose auf Adornos Ästhetik und Notizen zu Beckett rekurriert werden soll, welche Gründe sprechen dann dafür, dessen Texte und Notizen doch als Hintergrund für die hier angestrebte Interpretation auszuwählen? Eine Antwort auf diese Frage würde offensichtlich einen oder gar mehrere eigenständige Vorträge erforderlich machen. Einer hat ja schon stattgefunden, von Bersarin. Und jeder dieser Vorträge müsste sich auf theoretische Vergleiche mit den anderen zur Verfügung stehenden Ansätzen, mit ihren je spezifischen Vor- und Nachteilen, die Werke Beckets zu erhellen, beschränken. Über ein bestimmtes künstlerisches Werk könnte dann zwangsläufig nicht mehr in der angebrachten Form gesprochen werden. Aus diesem Grund will ich an dieser Stelle nur die für mich wichtigsten drei Prämissen nennen, die Adornos ästhetische Reflexionen zu einem produktiven Horizont, zu so etwas wie einem Motivationsgrund gelingenden Interpretierens machen. Die nenne ich jetzt noch kurz und dann geht's ins Thema. Erstens, nach Adorno sind gute Kunstwerke niemals auf das moderne Prinzip des Laat pur Laat zu reduzieren. Trotz ihrer autonomen Form, die Adorno ja immer stark verteidigt hat, sind sie durch und durch gesellschaftliche Produkte. Nicht nur, weil sie in der Gesellschaft erfunden, hergestellt, aufgestellt, aufgeführt, konsumiert und rezipiert werden, sondern auch, weil sie einen eigenen gesellschaftlichen Gehalt in sich tragen. Kunstwerke sagen etwas aus über die Gesellschaft, in der wir leben. Sie sind nicht einfach nur Laat pur Laat für sich selber präsent. Seine These dazu lautet, dass in Kunstwerken, besonders auf der Ebene der Form, die von dem gesellschaftlichen Status quo produzierten Ausschließungsprozesse, Verdrängungspraktiken, sozialen Antagonismen, normierte Bewusstseinszustände und unsichtbare Leidenserfahrungen eindringen, in diesen mitvibrieren und dadurch ausgedrückt werden können. Das ist sozusagen die enigmatische Sprache, dass Kunstwerke dazu fähig sind, bestimmte Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, die wir aber nicht in Worte fassen können, wieder eine Stimme geben zu können. Dieser gesellschaftliche Gehalt wird jedoch gleichzeitig vom Kunstwerk verdunkelt und damit in die enigmatische Sprache des Rätsels gehüllt. An keinem Punkt, nicht im Bewusstsein des Künstlers, nicht im Kunstwerk selbst und auch nicht beim Rezipienten, spricht es sich klar und offen aus. Auch wenn diese These waghalsig oder zumindest stark begründungspflichtig ist, gibt sie doch Kunstwerken einen Grad an eminenter Ernsthaftigkeit zurück, der die Arbeit des Deutens und Verstehenwollens überhaupt erst lohnenswert macht. Für mich auf jeden Fall. Mich interessiert ein Kunstwerk, wenn ich zumindest auch erhoffe, dass darin eine Aussage getroffen wird, die nicht klar sich ausdrückt, aber die etwas über mich und mein Leben aussagt. Nur weil wir denken, dass Kunstwerke etwas Relevantes über unser soziales Zusammenleben mitteilen oder erfahrbar machen, gehen wir weiterhin in Museen, Ausstellungen, Konzerte, Theaterstücke und tauschen uns darüber aus. Daraus ergibt sich aber die Frage, was könnte der gesellschaftliche Gehalt des Namenlosen sein und wie kann man diesen interpretativ herausarbeiten? Das führt mich zum zweiten Punkt, warum ich Adornos Ästhetik sehr produktiv finde. Zweitens, nach Adorno können diese Fragen nur beantwortet werden, wenn man die Alleinstellungsmerkmale eines jeden Werkes anerkennt und adäquat nachzuvollziehen sucht. Zum einen, indem die eigenen individuell ästhetischen Erfahrungen dem Kunstwerk gegenüber, wie zum Beispiel Trauer, Angst oder Sehnsucht, also wie es einem selbst ergeht, wenn man ein Kunstwerk betrachtet, liest, beobachtet, diese Erfahrungen muss man so ernst wie nur möglich nehmen. Und zum anderen kann man ein Kunstwerk nur entschlüsseln, wenn man die eigene Lust am Weiterdenken innerhalb der Logizität eines Kunstwerks, wenn man sich dabei nicht abbremsen lässt. Die These lautet also, dass die Oberfläche eines Kunstwerkes nur durchdrungen wird, wenn man in das jeweilige Kunstwerk auch etwas hineininterpretiert. Auch das wieder eine starke These, wie ich finde, aber eine unglaublich wichtige. Die enigmatische Sprache der Kunst zwingt dazu, nicht nur auf das, was eins zu eins dort schon versammelt ist, zu rekurrieren. Was aber umgekehrt auch heißt, dass der Gefahr der Überinterpretation nicht anheimgefallen werden darf. Dass ich sozusagen das einfach hereinlese, was ich mir eh schon vorher gedacht habe. Vielleicht kann man im Anschluss an Adorno sagen, dass es sinnvoll wäre, den Widerspruch von lustvoller Auslege und immanenter Rekonstruktion nicht einseitig aufzulösen, sondern stattdessen das innerästhetische Kräftespiel des zu interpretierenden Kunstwerkes durch außerästhetische Reflexion zu erschließen und vice versa, die außerästhetischen Gedankenspiele im innerästhetischen Kräftespiel des Kunstwerks zu bestimmen. Also dass man sich traut, auch Gedanken herbeizuziehen, die dort nicht verhandelt werden. Gleichzeitig aber versucht diese Gedanken, die man selbst als sinnvoll und nützlich empfindet, im Werk zu begründen. Das ist natürlich eine schwierige Aufgabe, aber ich glaube, der muss man sich irgendwie stellen, wenn man nicht nur wiederholen will, wie ein Bild aussieht, sondern auch eben den gesellschaftlichen Gehalt greifen will. Das führt mich zu drittens und letztens. Das kann aber nur gelingen, wenn man der Ästhetik Adornos nicht einfach ihre inneren antithetischen Argumentationsfiguren raubt. Manche Epigonen von eben jener Ästhetik oder allgemein der kritischen Theorie reduzieren sie jedoch zu schnell auf die zwar dominierende, aber nicht alleinige Linie des Negativen, der kalten Form, der Dissonanz, des Unharmonischen, der Trostlosigkeit und der Farbe Schwarz. Dabei übergehen sie zu leichtfertig die dazu korrespondierende andere Linie, nämlich die, dass Kunstwerke nur Kunstwerke sind, wenn sie auch weiterhin einen grundlegenden Scheincharakter, Glanz und Zauber, wie auch Momente des Schönen mit sich führen. Alles Begriffe von Adorno. Auf die werde ich später auch noch eingehen, aber nur kurz. Etwas über Adorno hinausgehend könnte man sagen, dass gelungene Kunstwerke einem doppelt gebundenen Faden gleichen, der nicht einfach hin zum Fetisch des Negativen auseinandergerissen werden darf. Alle drei Punkte, einmal gesellschaftlicher Gehalt, zweitens lustvolle Auslege und drittens der notwendige Schein des Schönen, bilden jedoch, wie gesagt, für mich hier nur eine Art theoretischen Kompass, eine Orientierungshilfe. Die zu entwickelnde Lesart des Namenlosen wird sich darum auch nicht entlang von Adornos abstrakten Thesen zur Kunst, sondern nur an sich selbst, an der eigenen Durchführung verteidigen lassen. Okay, das war das erste Kapitel. Jetzt komme ich sozusagen zu meiner Generalthese, die ich im ganzen Vortrag immer wieder aufgreifen werde. Der Roman ist schnell zusammengefasst. In diesem findet man sich im Kopf eines namenlosen Protagonisten wieder und ist gezwungen, dessen monologischen Diskurs über sich selbst, seine Sinneswahrnehmungen, seinen Drang zum Nichts, dem endgültigen Tod und den anderen Stimmen und Gestalten in offenen Räumen nachzuirren. Viel mehr passiert da nicht. Oder doch? Das werden wir noch sehen. Dabei ist man mit drei verschiedenen Sequenzen konfrontiert. Einer sich ständig wiederholenden und sich verschiebenden Identitätssuche, dem Entwurf von schaurig schönen Fabeln, Bildern, Pantomimen und Puppenspielen und einer immer wieder eingeschobenen, negierenden Reflexion über das Geschehen. Alle drei Sequenzen sind dabei so tief ineinander verschlungen und durchgeformt, dass sie sich zu einer düsteren, aber immer schon verloren gegangenen Welt zusammenziehen. Die Voraussetzung und der leitende Unterbau des Romans ist die radikale Spaltung zwischen dem einzigen Subjekt der Gesellschaft, der Namenlose, und der dieses Subjekt umschließenden Gesellschaft. Es gibt keinen Kontakt zwischen beiden. Es stellt sich also unweigerlich die Frage, oder vielleicht sogar die spekulative Frage, welches Ereignis hat den Protagonisten von der Realität getrennt, ihm seinen Namen ausgesogen und alle Interaktionsmöglichkeiten mit anderen Personen oder Dingen genommen und damit in den Abgrund des symbolischen Exils geschleudert? Im Roman selbst findet sich dazu nur ein einziger, kurzer, metaphorischer Hinweis auf ein solches Ereignis. Ist das Zitat? Dass der Bacillus Botulinus meine ganze Familie dahingerafft hätte, ich kann es nicht oft genug wiederholen, ließ ich gerne gelten, jedoch unter der Bedingung, dass es sich nicht auf mein Verhalten auswirkt. Dieser Hinweis ist aber trügerisch. Denn die Familie und die Mitmenschen des Namenlosen wurden nicht von was auch immer tödlich dahingerafft. Sie flüstern ja immer noch als irgendwie Lebendige auf ihn ein. Therapieren, verhören, quälen oder versuchen sogar, ihn zu beschenken. Für welche Art von Katastrophe steht jedoch dann der Name Bacillus Botulinus? In der spekulativen Psychoanalyse Jacques Lacans und in ihrer sozialphilosophischen Reinterpretation durch Slavoj Žižek findet sich die interessante Gedankenfigur des Lebens zwischen den zwei Toten. Dabei gehen sie davon aus, dass jeder Mensch zwei zu unterscheidende Tode sterben kann: den biologischen und/oder den symbolischen Tod. Demzufolge ist es möglich, dass ein Mensch, zum Beispiel eine bekannte Persönlichkeit, biologisch gestorben ist, aber in der symbolischen Ordnung durch die über ihn geführten Diskurse und indem er diese auch nach Jahrhunderten noch heimsuchen kann, weiterlebt. Sophokles' Tragödie Antigone bietet dafür ein sehr gutes Beispiel. In dieser ist Antigones Bruder Polyneikes zwar körperlich gestorben, dadurch, dass ihm aber die Ehre einer offiziellen Beerdigung verwehrt wurde, bleibt er Teil der diskursiven Situation und setzt in gewisser Weise Antigones kämpferisches Verlangen, Polyneikes auch symbolisch sterben zu lassen und zu beerdigen, in Gang. Der umgekehrte Fall eines Lebens zwischen den zwei Toten tritt dann ein, wenn ein Mensch zwar körperlich noch am Leben ist, aber keinen Zugriff mehr auf die symbolische Ordnung hat und damit faktisch in dieser gestorben ist. In Abstufungen kann das auftreten, wenn man zum Beispiel von der eigenen, ursprünglichen und festen Gemeinschaft radikal exkommuniziert wurde, in einem Black Gate über längere Zeit eingesperrt bleibt, an einer starken psychischen Krankheit leidet oder ins Koma gefallen ist. Meine These lautet nun, dass die zweite Situation, in welcher ein Mensch zwar noch körperlich, aber nicht mehr symbolisch am Leben ist, ziemlich perfekt auf die des Namenlosen passt. Er hat irgendeine Art von Psychose oder Vergleichbares erlitten. Irgendetwas, das ihn von einer mit seinen Mitmenschen geteilten Lebenswelt traumatisch ausgeschlossen hat und des Weiteren auch sein widersprüchliches Begehren bestimmt, entweder in das soziale Leben zurückzukehren und damit den symbolischen Tod zu revidieren oder aber den biologischen, endgültigen Tod herbeizuführen, um nicht mehr zwischen den zwei Toten dahin vegetieren zu müssen. Schon Adorno stellte ganz ähnlich fest, dass Beckett häufig die Geschichte eines Menschen, der wiederkommt, weil ihm das Sterben misslungen ist, erzählt. Und in seinen Notizen zum Namenlosen, das könnte ich noch kurz erwähnen, Adorno hat den Roman selbst gelesen und sich Notizen dazu gemacht und wollte auch ein Essay veröffentlichen, aber er ist zu früh gestorben. Und in diesen Notizen findet sich auch, in denen hat er zum Beispiel auch aufgeschrieben, dass sich im Namenlosen die Erfahrung eines Zustandes jenseits von Tod und Leben spiegelt. Am deutlichsten zeigt sich das Ereignis des symbolischen Todes daran, dass dem Namenlosen sogar sein Eigenname, der innerste Kern jeder sozialen Identität, fehlt, ohne dass er jedoch als körperliche Person verblichen wäre. Oder auch daran, dass er die um ihn ablaufenden Bewegungen des symbolisch kodifizierten sozialen Lebens nur noch geisterhaft, und das sind jetzt viele Zitate, als schwache Schimmer und Unordnung der Lichter sehen, als Gemurmel, ferne Schreie oder dröhnendes Gelächter hören und im ganzen Rummel nur noch Karikaturen Puppen, Schemen oder Ölgötzen spüren kann. An einer Stelle sagt er selbst, das ist ein Zitat, ich habe vielleicht das Schlüsselwort der Geschichte überhört. Das Schlüsselwort wäre die Erinnerung an den eigenen symbolischen Tod. Ein Schlüsselwort, das er überhören musste, weil er kein Teil der Kommunikationsprozesse mehr ist, sondern nur noch in der zugrunde liegenden materiellen Welt verharren kann. Geht man also davon aus, dass der Namenlose symbolisch gestorben ist, könnte das auch erklären, warum dieser Tod keine wirkliche inhaltliche Erwähnung in der Erzählung findet. Der Einzige, der etwas zu diesem sagen könnte, ist ja der Erzähler selbst, der Namenlose, der jedoch zugleich derjenige ist, der außerhalb der Grenzen der Sprache und damit auch der Welt, wie sich mit Wittgenstein formulieren ließe, steht. Okay, das ist sozusagen meine spekulative Eingangsthese. Die kann man jetzt daher sagen, ich kann sie ja nicht begründen, ne, über den Roman, weil sie dort nicht einfach ausgesprochen wird. Ich glaube aber, man kann zeigen, also man kann sozusagen an den Folgen dieses Ereignisses zeigen, rückwirkend auf so ein Ereignis schließen. Und das möchte ich versuchen. Und dabei wird vor allem die ästhetische Form ganz relevant sein. Eine Antwort kam darum auch nur in den Folgen des katastrophalen Ereignisses, eben in der subjektiv erzählten Welt des Romans und dessen ästhetische Ausformung gefunden werden, von welcher die Gegenwart des Ereignisses als konstitutive Voraussetzung ausgeschlossen bleibt. Beckett hält also nicht nur aus freien Stücken diese Katastrophe versteckt. Er ist sogar aus Treue zu seinem Thema dazu gezwungen. Sobald er offen aussprechen würde, was passiert sein könnte, würde sich die ästhetische Darstellung der symbolischen Verbannung schon wieder etwas lösen. Indem er es aber nicht direkt ausspricht, schafft er es, eine ansonsten mit rationalen Mitteln nicht fassbare Perspektive künstlerisch wieder zur Sprache zu bringen. Was aber bedeutet, dass wenn die Katastrophe auf der inhaltlichen Ebene des Romans allerhöchstens indirekt benannt wird, dass sie dafür in der ästhetischen Form des Romans eindeutige, kräftige Spuren hinterlassen haben muss. Und tatsächlich findet sich diese Einsicht auch schon in zwei kleinen Notizen Adornos. Kommen die beiden Zitate. So ist erstens die tellurische Teilkatastrophe, von Becketts Clownswitzen der blutigste, wie stofflich so formal die Voraussetzung. Sie hat der Kunst ihre Konstituenz, ihre Genese zerschlagen. Was das heißt, darum wird mein Vortrag gehen, deswegen sage ich jetzt nicht viel dazu. Und zweitens erscheinen bei Beckett die dramatischen Konstituenzien nach ihrem Tod. Exposition, Knoten, Handlung, Peripetie und Katastrophe kehren einer dramaturgischen Leichenbeschau als dekomponierte wieder. Das Trauma des symbolischen Todes hat also sowohl den Namenlosen als Subjekt als auch den Namenlosen als ästhetisch formales Werk zerschnitten und nach ihrem Tod wiederbelebt. Auf der allgemeinsten Ebene zeigt sich das daran, dass die klassische Struktur des Romans, besonders die zentrale, dass unter einer je spezifischen Dramaturgie handelnde Subjekte ihre Beziehung zur Welt organisieren, im Namenlosen gekappt und in neuer, negativer Art und Weise fortgesetzt wird. Es gibt im Namenlosen einfach keine handelnden Menschen mehr, die mit ihrer Umwelt interagieren und versuchen, sie zu verarbeiten. Oder wenn es das gibt, dann nur noch negativ. Das zentrierende Moment ist nun nicht mehr ein tragischer oder komödiantischer Sinnzusammenhang, sondern die Fokussierung auf einen imaginären Nullpunkt, einer des Schweigens, des Todes und des letzten Friedens, um welchen herum die Handlung verzweifelt auf der Stelle tritt. Das scheint so entscheidend zu sein, dass sogar Beckett selbst, der sich ja ansonsten kaum zu Aussagen über seine Kunst hinreißen ließ, in einem Interview erklärt, das ist wieder ein Zitat, interessant ist auch die Abgrenzung zu Kafka, aber das wäre nochmal ein eigenes Thema. You notice how Kafka's form is classic. It goes on like a steamroller, almost serene. It seems to be threatened the whole time, but the consternation is in the form. In my work, there is consternation behind the form, not in the form. Wie man die formale Ästhetik des Namenlosen grob auch nennen mag, ob mit Beckett als Consternation heißt Bestürzung, oder ich würde es so übersetzen, Consternation behind the form oder mit Adorno als dekomponierte Form nach ihrem Tod. Gemeint ist jeweils, dass der zerrissene Subjektstatus bis in die Form des Kunstwerkes hineingewachsen ist. Im Namenlosen wird darum nicht nur ein wahnsinniges, hysterisches und zerrüttetes Subjekt beschrieben, sondern die Sprache der Erzählung selbst wird zu der eines Verzweifelten. Ja, ich glaube, hier lasse ich mal was weg, weil das kommt noch genug. Ja, das wäre sozusagen meine Generalthese. Jetzt würde ich zum dritten Kapitel übergehen, zum längsten, wo ich eben über das Subjekt spreche. Ja, das Kapitel heißt Subjekt ohne Subjektivität. Vielleicht sollte ich ein was noch anmerken, obwohl es eigentlich klar sein sollte. Das nach ihrem Tod ist natürlich eine Metapher. War es bei Adorno schon und ist es auch bei mir. Der Namenlose, ob jetzt als Subjekt oder Werk, hat natürlich vor dem ersten Tod überhaupt nicht existiert. Er ist einfach nur so geschrieben oder so narrativ strukturiert, dass er von den ersten Worten an eben eine außergewöhnliche, unheimliche und verrückte Situation inszeniert, die man mit der Metapher nach ihrem Tod vielleicht fassen kann. Aber das sollte ja klar sein. Okay, also zu dem Kapitel zum Subjekt. Das Thema zerstörter Subjektivität spielt in vielen Werken Beckets eine tragende Rolle. Adorno findet dafür die Begriffe Depotenzierung des Subjekts, Verarmung des Subjekts, Abdankung des Subjekts oder auch Liquidation des Subjekts. In den meisten Kunstwerken Beckets wird dieser Umstand über den körperlichen Zustand der Protagonisten versinnbildlicht. Diese können häufig entweder nicht mehr laufen, stehen, sitzen, sehen oder hören. Im Namenlosen ist Beckett dabei noch einen Schritt weiter gegangen. In diesem gibt es keine Paare, keine Dialoge, also auch keine mikrosozialen Kämpfe oder Vergemeinschaftungsprozesse mehr, sondern nur noch eine einzelne, im Selbstgespräch vertiefte Person. Diese Person ist darüber hinaus auf eine Art psychisches System reduziert, welches scheinbar körperlos selbstreferenzielle Gedankenspulen ausspuckt. Und der Leser kann diese zerrüttete Performance nicht einmal mehr von außen beobachten, sondern ist gezwungen, dem Ich-Erzähler in seine fiebrige Gedankenwelt zu folgen. Ein Zitat. Ich sage ich, wobei ich weiß, dass ich es nicht bin. Ich bin fern. Das ist alles, was ich weiß. Fern. Was ist fern? Nicht nötig, fern zu sein. Es ist vielleicht hier, in meinen Armen. Meine Arme? Ich fühle keine Arme an mir. Wenn ich irgendetwas an mir fühlen könnte, das wäre ein Ausgangspunkt. Es stellt sich also die Frage, was ist das für ein geisterhaftes Subjekt, um welches sich in diesem Roman alles dreht und wendet? Meine These dazu lautet, dass alles, was ansonsten die Subjektivität eines Subjekts ausmacht, eben dessen Art und Weise zu handeln, zu kommunizieren, sich auszudrücken, verschiedene soziale Rollen zu spielen, zu lachen oder zu weinen, eine Vorstellung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu haben und allgemein Raum greifen zu können, von dieser Art des Subjekts fast gänzlich abgezogen ist. Der Namenlose ist durch die symbolische Vernichtung zu einem Subjekt ohne Subjektivität geschrumpft. Was ist das aber, ein Subjekt ohne Subjektivität? Woraus besteht es? Was treibt es an? Wohin will es ziehen? Kann es seine Subjektivität wieder zurückgewinnen? Und wenn ja, wie? Im Roman selbst gibt es einige Stellen, in welchen der Namenlose versucht, seinen eigenartigen Status zu begreifen. Seine 5 Hypothesen dazu lauten, jetzt kommen 5 Zitate hintereinander. Ich habe versucht, einfach repräsentative Stellen herauszusuchen, die meiner Meinung nach diese 5 Hypothesen, die es in dem Roman gibt, einigermaßen gut treffen. Aber da es kein philosophisches Werk ist, sind es natürlich keine Hypothesen im klassischen Sinne. Ich interpretiere sie nur so. Und manchmal nennt der Ich-Erzähler sie selbst auch Hypothesen. Darauf werde ich noch zurückkommen, wenn ich über die Sprache des Romans spreche. Die erste Hypothese: Ich bin aus Worten gemacht, aus Worten der anderen. Wenn ich jetzt so durchklicke, ist es natürlich schnell wieder weg, aber ich werde im Laufe immer wieder darauf zurückkommen und versuchen, die zu erklären. Zweitens: Das ist es vielleicht, was ich fühle, dass es ein Draußen und ein Drinnen gibt und ich bin in der Mitte. Das ist es vielleicht, was ich bin, das Ding, das die Welt in zwei teilt. Es kann dünn sein wie ein Blatt, ich bin weder einerseits noch andererseits. Ich bin in der Mitte, ich bin die Scheidewand. Dritte Hypothese: Ich bin es, der sich dieses Leben bereitet. Ich bin es, der zu mir über mich spricht. Vierte Hypothese: Jeder, der sein wahres Gesicht sucht, er sei wohlgemut. Er wird es finden, angstverzerrt, mit weit aufgerissenen Augen. Fünfte Hypothese: Es ist viel eher das gleiche schmutzige Individuum, das sich daran ergötzt, vielfach zu erscheinen, indem es das Register, den Akzent, den Ton und die Dummheit variiert. Diese vom Namenlosen selbst aufgestellte Hypothesen lassen sich der Reihe nach als Annahme über die Genese, die Aktualität, das Begehren, die pure Negativität und die fatamorganische Selbstbebilderung seiner selbst lesen. Das möchte ich kurz erklären. Auch der Namenlose war einmal ein Teil der Gesellschaft, ist in dieser erzogen und sozialisiert worden und ist damit, wie alle anderen Menschen auch, aus Worten der anderen gemacht. Durch den symbolischen Tod ist er aber zu einem Subjekt degeneriert, welches weder wirklich im sozialen Leben, also drinnen, noch körperlich gestorben und damit im Nichts, also draußen steht. Am ehesten kann er darum auch als eine Art Scheidewand begriffen werden. Dieses geschiedene und blockierte Subjekt ruft sich immer wieder über 2 sich widerstreitende Imperative an. Eben ich bin es, der zu mir über mich spricht. Zum einen über den Imperativ, wieder ins Leben finden zu müssen, und zum anderen über den Imperativ, endlich die letzte Ruhe, den zweiten Tod zuzulassen. Das ist aber nicht so einfach, denn immer, wenn er versucht, einen dieser beiden Imperative umzusetzen, wird er mit seinem wahren, angstverzerrten Gesicht dem Punkt der puren Negativität konfrontiert und zurückgeschleudert. Er muss also im Leben nach dem Tod verbleiben und sich selbst dieses Leben bereiten, fortwährend weitermachen, fortwährend scheitern. Diese Zwangssituation wird aber doch manchmal aufgebrochen, wenn er sich, das gleiche schmutzige Individuum, in fatamorganischen Entwürfen als schaurig schönes Wesen mit funktionierenden Sinnesorganen bebildert oder auch erfindet. Im Weiteren möchte ich jetzt die 5 Hypothesen und so wie ich sie gerne interpretieren würde, weiter verfolgen. Der Namenlose sagt also über sich selbst, dass er aus Worten der anderen zusammengesetzt ist. Wie hat er diese Objektivität an Worten nun aber subjektiviert? Und wie kombiniert er die alten Worte der anderen zu eigenen, neuen Wortketten? Der Diskurs des ganzen Romans wird ja einzig durch seine sprudelnden, ins Endlose wandernden Reden am Laufen gehalten. Also es gibt im ganzen Roman nichts anderes, als dass der Namenlose spricht, nachdenkt und das vor sich her brabbeln lässt. Das Erste, was dabei auffällt, ist, dass es im ganzen Roman keinen allwissenden Erzähler gibt. Das verwundert kaum. Ist doch die narrative Struktur eines allwissenden Erzählers eine, die eine gewisse Distanz zum Erzählten hält und dadurch immer auch ein Minimum an entlastenden, trostspendenden Wirkungen generiert. Ich glaube, deswegen mag ich auch allwissende Erzähler. Wenn in Filmen die Off-Stimme kommt, ist es einfach immer ein schönes Gefühl. Und ich glaube, das hängt strukturell daran, dass damit immer Trost mit einhergeht, egal was passiert geht. Und das gibt es im Namenlosen nicht. Der allwissende Erzähler ist dagegen im Namenlosen gänzlich in die wirklichkeitsfremde Perspektive des Protagonisten und in die befremdliche Stimme der Umgebung aufgespalten. Die authentische Darstellung des Lebens zwischen den zwei Toten macht die Form des Ich-Erzählers unabdingbar. Dieser Ich-Erzähler rückt nun ohne Umschweife mit den allerersten Sätzen auch gleich das Leitmotiv des Romans ins Zentrum. Also das sind wirklich die ersten Worte aus dem Roman. Wo nun? Wann nun? Wer nun? Ohne es mich zu fragen. Ich sagen. Ohne es zu glauben. Sowas fragen. Hypothesen nennen. Zu diesen Fragen nach dem Ort, der Zeit und nach dem Subjekt gesellen sich leider keine Antworten. Aus diesem Grund muss der Namenlose zu seinen eigenen Fragen zusätzlich Hypothesen, also potenzielle Antwortmöglichkeiten, aufstellen. Er hat von Anfang an die Bezugs- und Orientierungspunkte einer irgendwie objektivierten Umgebung verloren. Und er ist von Anfang an damit beschäftigt, neue Bezugs- und Orientierungspunkte hypothetisch sicherzustellen, zu prüfen und am besten auch zu verifizieren. Kurz gesagt, er will wieder ein sicheres Gefühl für seine Umgebung, also für das, was ansonsten die symbolische Ordnung quasi natürlich leistet, gewinnen. Jetzt muss ich mal was trinken und hier ist ein zweites Glas. Das ist cool. Ist es zu schnell? Danke, Oswald. Adorno schlägt nun vor, dass ich dieses Anfangs, okay, also ich könnte jetzt sagen, mir war es wichtig, den Anfang hier zu zitieren und danach habe ich herausgefunden, dass es Adorno auch wichtig war. Oder vielleicht habe ich es erst bei Adorno gelesen. Es war aber Ersteres. Aber ja, also Adorno hat sich an diesen Anfang eine interessante Notiz geschrieben, nämlich, dass ich dieses Anfangs sollte man mit dem Ich am Anfang der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust vergleichen. Ohne das selbst jedoch geleistet zu haben, das steht einfach als Notiz da. Glücklicherweise hat er aber seine Sichtweise auf das Ich des Anfangs der Suche nach der verlorenen Zeit aufgeschrieben. Das möchte ich zitieren. Ist Adorno jetzt? Der Proustsche Ich-Erzähler stiftet gleichsam einen Innenraum, der ihm den Fehltritt in die fremde Welt erspart. Wie er zutage käme an der Falschheit des Tons, der mit jener vertraut tut. Unmerklich wird diese Welt in diesen Innenraum. Man hat der Technik den Titel Monolog Interieur verliehen, hineingezogen. Und was immer an Äußeren sich abspielt, kommt so vor, wie es auf den ersten Seiten vom Augenblick des Einschlafens gesagt wird. Der von Adorno angeratene Vergleich trifft wirklich ins Schwarze, oder meiner Meinung nach. Ist nicht das Ich des Anfangs des Namenlosen einfach nur das negative Spiegelbild des von Adorno beschriebenen Proustschen Ichs? Schließlich stiftet auch der Namenlose einen Innenraum, in welchen die ganze äußere Welt hineingezogen wird. Der Unterschied ist aber, dass dies beim Namenlosen nicht als glückliches Warten auf den Gute-Nacht-Kuss der Mutter vorm Einschlafen, wie eben bei Proust, sondern eher als fiebriges Hin- und Herwenden, Aufschrecken und wieder Niederlegen in einem von fremden Stimmen bestimmten Halbschlaf geschieht. Der Innenraum des Namenlosen ist einer, in welchem jeder unerkannt kommen und gehen kann. Außer der Namenlose selbst, der in diesen fixiert bleibt. Die anfänglichen Fragen nach dem Ort, der Zeit und dem Subjekt, also die ersten Worte des Romans, sind zusätzlich mit dem Adverb nun verbunden. Also wo nun und nicht nur wo. Und setzen damit eine gewisse Gehetztheit in Gang. Die Fragen scheinen nicht als normale Überprüfung der Realität zu funktionieren, sondern eher als Ausdruck einer radikalisierten Skepsis. Einer Skepsis, vor der nichts als gesichert erscheint. Wenn man jedoch immer alles in Frage stellt, also keinen Bereich des zumindest zeitweilig Unzweifelhaften besitzt, ist man psychisch erkrankt. So sagt der Namenlose auch über sich selbst, dass er an einem bitteren Wahn leidet und darum auch einem lebenslänglich Verhafteten oder einem Wahnsinnigen zum Verwechseln ähnlich sieht. Und auch Adorno meint, eine schizoide Apathie bei diesem entdeckt zu haben. Das ist wieder eine Notiz, die er mal aufgeschrieben hat. Dieser bittere Wahn wird nun, wie auch der Bacillus Botulinus aus dem vorhergegangenen Kapitel, nirgends direkt beschrieben. Eher ist es die Logik und der Rhythmus der Sprache, welche von diesem Wahn Zeugnis ablegt. In seitenlangen Schachtelsätzen mit offener Punktierung, ständigen Wiederholungen und psychotischen Wendepunkten und dennoch ohne Spannungsbogen oder Veränderung duldet der Monolog Interieur des Namenlosen keine Positionen, keine Synthesen und auch keine Ruhepausen mehr. Die Idee eines Denkens ohne Geländer, das ist ein Begriff von Hannah Arendt, man könnte aber auch sagen, die Idee einer negativen Dialektik, wird schwarz parodiert. Also einem Denken, das ins Offene will, das alles, auf was man sich davor gestützt hat, fahren lässt, um den Gegenstand greifen zu können. Demjenigen, dem alle Gedanken frei sind, Demjenigen sind alle wichtigen und richtigen Gedanken entschwunden. An vielen Stellen wird das wieder und wieder reflektiert. Ein Zitat. In keinem Augenblick weiß ich, wovon ich spreche. Nicht von wem, nicht von wann, nicht von wo, nicht womit, nicht warum. Aber brauchte ich 50 Sträflinge für diese traurige Operation? So würde mir doch immer ein 51. fehlen, um die Handschellen zu schließen. Dass dies zumindest immer wieder reflektiert wird, also es ist ja, hier ist eine direkte Aussage darüber, wie er denkt, dass es reflektiert wird, lässt aber noch lange nicht auf einen Kantschen Akt der Selbstbefreiung hoffen. Im Sinne, was erstmal reflektiert wird, kann ich zum Thema machen, damit auch verändern. Denn, und das stellte Adorno auch schon beim Endspiel fest, da nehme ich einen Gedanken sozusagen auf, Reflexion, Darstellung und Handlung sind im Namenlosen ohne Ausnahme zusammenmontiert. Sie funktionieren nicht mehr als korrigierendes Medium zum jeweils anderen. Also das Verhältnis von Theorie und Praxis, was hier oft in linken Debatten Thema ist, ist hier kein Verhältnis mehr. Es ist nur noch ein Punkt zusammengezogen. Das Abstandnehmen der Reflexion bestimmt die Sprache, die Darstellung, die Handlung, indem wieder und wieder von neuem Abstand genommen, geprüft und verworfen wird, was ist. Sie ist ein orientierungsloser, zwanghafter, unendlicher Regress. Ein kleines Zitat. Den Grund findend, ihn wieder verlierend, ihn wiederfindend, ihn nicht mehr wiederfindend. Das ist sozusagen die Reflexion und gleichzeitig auch die Handlung, zumindest in dem Roman. Reflexion ist nach dem symbolischen Tod keine Lösung, sondern als Grenzen- und Referenzlose ein Teil des Problems. Darum versucht sich der Namenlose auch mit Medikamenten, ne? Das sind wieder kleine Zitate, wie der Laudanumspritze, dem Liniment, dem Analgetika oder auch dem Narkotikum zu betäuben. Das kommt im Roman einfach immer wieder vor. Eine Stelle habe ich dazu mal kurz rausgesucht. Er will sich betäuben mit diesen Medikamenten, um endlich ruhig in einer Ecke zu bleiben, um zu geifern und zu leben, mit geschlossenem Mund, träger Zunge, weit weg von jeder Störung, von jedem Geräusch, mit ruhigem Gewissen, das heißt mit Leerem. Was bringt aber dann den Namenlosen dazu, trotzdem immer weiterzumachen, weiterzureden, weiterzufragen? Der Weg über den Diskurs oder über einen Diskurs oder eine Reflexion, die Wunde der Trennung zu heilen, erscheint schließlich als vergeblich. Dem Namenlosen ist es als Scheidewand, einer der fünf Hypothesen, verstellt, in die Welt der alten Worte zurückzugelangen. Trotzdem ist es weiterhin er, der sich dieses Leben bereitet. Das war, glaube ich, die dritte Hypothese. Die Reduktion des Subjekts ist nicht total. Es bleibt als radikal reduziertes, als subtraktes Subjekt bestehen, dem ein gewisses Beharrungsvermögen nicht genommen werden kann. Dieses namenlose Ich wird von mindestens zwei Imperativen angeleitet, vorangeschoben und rückwirkend blockiert. Hatte ich ja schon öfters genannt, oder zweimal, wieder ins Leben zu finden, das soziale Leben, das ihm genommen wurde, von was auch immer, oder ganz aus dem Leben zu scheiden, also den Freitod zu wählen. Das erinnert nicht von ungefähr an das Freudsche Paar von Lebens- und Todestrieb. Als Verschlungenes befeuert es unnachgiebig die Reden des Namenlosen. Nur eben jetzt in der durchgedrehten Art und Weise, dass sich nicht mehr harmonisch oder relativ harmonisch zusammenfindet, sondern gegeneinander auftreibt. Der erste Imperativ, wieder ins volle Leben finden zu müssen, kommt am deutlichsten an den Stellen zum Vorschein, in welchen er die Gefühle äußert, dass es vielleicht doch noch einmal anders werden kann. Ganz kurzes Zitat, aber am prägnantesten: Solange es Leben gibt, gibt es Hoffnung. Das hat sich auch Adorno unterstrichen, dreifach. Also wenn Sie mal. Der zweite Imperativ, endlich ganz zu sterben, kommt dagegen am stärksten im Wunsch nach einem echten Schweigen. Das ist auch ein Begriff aus dem Roman, der hier für den endgültigen Tod steht, meiner Meinung nach zumindest. In diesem echten Schweigen, das er versucht zu erreichen, in diesem hofft der Lebenssatte seinen Platz neben aller anderen in der unumstößlichen Diktion des letzten Friedens zu finden. Auch ein kleines Zitat. Ich kann das halt logischerweise in einem Vortrag nur mit kleinen Zitaten irgendwie nahelegen. Das sind aber Themen, die sich immer durchziehen, immer wieder als leicht variierte wiederkommen. Eben, es passiert nicht viel anderes im Roman. Also ein Zitat. Das Schweigen wird auf uns alle herabsinken und sich legen, wie der Sandstaub nach dem Massaker in der Arena. Das Problem dabei ist nur, also so wie die Reflexion keine Lösung war, bieten die beiden Imperative auch keine Lösung. Nämlich, jeder dieser Antriebe kann den Schrecken, den ich als symbolischen Tod gelesen habe, nicht lösen, sondern perpetuiert ihn unaufhörlich. Nämlich, weil beide immer wieder regulatorisch ineinander umschlagen. Keiner kann ganz umgesetzt werden. Nur wenn die Hoffnung auf Veränderung des ersten Imperativs, eben solange es Leben gibt, gibt es Hoffnung, nur wenn die noch weiterhin vorhanden ist, wird die dargestellte Verzweiflung überhaupt erst zu einer richtigen Verzweiflung. Weil man krampfhaft etwas festhält, über was sich verzweifeln lässt. Also wenn es nicht diese Punkte der Hoffnung gäbe, wäre der Roman keiner, der eine so verzweifelte Stimmung überhaupt darstellen könnte. Weil man sich irgendwann fragt, ja gut, um was, also warum, über was verzweifelst du denn überhaupt noch? Aber es gibt eben diese Momente der Hoffnung, die übernehmen aber nicht mehr die Funktion, Hoffnung zu stiften, ne? Sondern die andere, die gegenteilige, alles überhaupt erst schlimm zu machen. Oder übernehmen die Funktion zumindest auch. Und so ist es umgedreht auch mit dem zweiten Imperativ, der ja eigentlich ein negativer ist, dass der zum Handeln motiviert. Also erstmal noch ein Zitat. Genau. Also er sagt selbst über sich, oh Jammer, werde ich denn nie aufhören, mir ein Leben zu ersehnen. Weil er selbst merkt, seine Sehnsucht ist auch irgendwie ein Teil des Problems. Okay, und der zweite Imperativ? Und der Drang zum echten Schweigen des zweiten Imperativs mobilisiert unaufhörlich einen Grundstock an Energien zum teleologischen Handeln. Zum Beispiel, um sich das Leben zu nehmen zu können, musste überhaupt erst ins Leben treten und den Akt vollziehen. Das würde für den Namenlosen schon heißen, dass er wieder wirklich lebt. Und hält dadurch das handlungsunfähige Subjekt irgendwie am Laufen. Auch wieder ein kleines Zitat. Es ist eine Falle, damit ich plötzlich, zack, mitten unter den Lebenden stecke. Eben indem ich paradoxerweise versuche, mir das Leben zu nehmen, fange ich wieder an, mir ja halt zielstrebig etwas zu verfolgen. Und es würde halt Leben heißen. Beide Imperative werden zusammengezogen, negiert und schließlich in typisch Beckettscher Manier reartikuliert. Das Ethos des Namenlosen, das auf der letzten Seite klar benannt wird, lautet demnach, wieder ein Zitat von der letzten Seite, man muss weitermachen. Ich kann nicht weitermachen. Man muss weitermachen. Ich werde also weitermachen. Das erinnert indirekt an einen Existenzialismus à la Albert Camus, welcher im Bild des herabsteigenden Sisyphos, den glücklichen Menschen zu erkennen meint. Denn nach Camus ist das völlige Fehlen eines Sinns des Lebens die Bedingung der Möglichkeit, dem Leben selbstständig einen Sinn zu geben, auch wenn das immer wieder zum letztgültigen Scheitern verurteilt bleibt. Also erst wenn Gott tot ist, hat der Mensch die Möglichkeit zu sagen, ich bestimme, was ich bin und was ich werden will. Die heroische Parole lautet bei ihm, bei Camus, wie in einem alten Volkslied, trotz alledem. Auch wenn es keinen Sinn gibt, weitermachen. Daran schließt Beckett an, treibt diese aufmunternde Parole aber gegen sich selber auf. Auch der Namenlose stellt die leninistische Frage des Was tun, ganz klar im Roman, auch mit diesen Worten, und versucht sie auch zu beantworten. Er beantwortet sie aber nicht voranschreitend mit der aufgezwungenen Wahl des Entweder-Oder, mit einer Entscheidung, sondern innehaltend und zögernd mit einem Weder-Noch. Auch ein Zitat dazu. Das geringe Zaudern zwischen Kommen und Gehen, diese leichte Verzögerung der Lehrung, soll meine Sache sein. Das ist alles, was ich tun kann. Und damit die Antwort auf die Frage nach dem Was tun. Damit symbolisiert der Namenlose ein antiheroisches, demütiges, aber doch irgendwie konsequentes und kompromissloses Weitermachen. Letztlich kann gesagt werden, dass die unbeantworteten Fragen des Anfangs und die rein formale Aufforderung zum Weitermachen am Ende des Romans bruchlos ineinander übergehen. Ebenso könnte der Roman auch mit dem Ethos des Endes, man muss weitermachen, eröffnet werden und mit den Fragen, wo nun, wann nun, wer nun, geschlossen werden. Das eine ist das Echo des anderen. Sie runden sich mit einem Wort von Hegel zu einer schlechten Unendlichkeit. Die existenzialistisch verquickten Ideale des Heroismus und Nihilismus, also meiner Meinung nach ist das Attraktive am Existenzialismus in unterschiedlichster Varianz, dass sie es beides zusammengezogen haben, Nihilismus und Heroismus, oder eben aus der Sinnlosigkeit Kraft gewinnen können, wie man das jetzt auch benennen will, aber ist ja ein anderes Thema. Also ich glaube, dass diese beiden verquickten Ideale bei Beckett entidealisiert werden und zum Grund der Prosa ausgebreitet. Sie sind nicht mehr für die inhaltliche Aussagen des Namenlosen relevant. Sie halten nur noch das blockierte Begehren des Textes oder halt des Namenlosen selbst aufrecht. Adorno stellte folgerichtig fest, dass die irreduzible Nötigung zur Fortbewegung ebenso wie das von deren Unmöglichkeit sich bei Beckett ästhetisch verkapselt und formvollendet hat. Er spricht selbst auch in dem Aufsatz über das Endspiel darum, dass bei Beckett der Existenzialismus materialistisch geworden ist. Aber das ist ein anderes Thema. Dadurch entsteht eine eigene, parolenlose Sprache, die nicht die Sprache des empirischen Subjekts ist, eben die verzweifelte. Nicht die Sprache von dem, was gesagt wird, sondern die enigmatische des Werkes. Die Kunst des Namenlosen ist es, den eigentlich unmöglichen Zustand des Lebens zwischen den zwei Toten in aller brutalen Konsequenz zu inszenieren. Okay, das war das erste Hauptkapitel. Wollen wir eine Pause machen? Oder soll ich... Nein, das ist alles gut. Ja. Dann muss ich mal kurz was trinken. Jetzt rede ich auch über was Positives. Oder mein... Das gibt es nämlich bei Beckett auch, wie auch bei Adorno. Und darüber Ich finde das in der Schönheit. Okay, ich glaube, es ist schon jetzt noch ganz schön was, aber der Großteil haben wir trotzdem hinter uns. Es ist was da. Ja. Okay, dann mache ich jetzt sozusagen mein nächstes Hauptkapitel. Das hat ja geheißen, eine zweite Welt von Bildern. Und darum will ich, also in diesem will ich vor allem um den Begriff des Schönen und wie er sich im Namenlosen durchsetzt, sprechen. Was nicht so einfach ist, weil es eigentlich ein Roman ist, der sich gegen diese Harmonie von Schönheit wendet. Aber indem ich mich auf Adorno stütze, denke ich, kann man trotzdem zeigen, wie sich Schönheit da drin in diesem Roman weiterhin ihre Bahn bricht. Adorno schrieb einmal über Becketts Theaterstücke, dass sich auch über deren in lumpiges Kostüm gekleideten Charakteren immer wieder aufs Neue der Vorhang erwartungsvoll öffnen müsse. Das hört sich wie eine kleine Notiz an. Ich finde es ziemlich wichtig, weil es im Grunde aussagt, egal wie schrecklich die Inszenierung ist, in dem Moment, in dem ich ins Theater gehe, und öffnet sich der Vorhang und ich erwarte mir von dem Kunstwerk etwas. Und dieser Beginn, wo der Vorhang sich öffnet, ist etwas, was ein Kunstwerk nicht einfach abschütteln kann. Es gehört zu seinem Schein dazu. Egal, wie es sich danach aufführt und was auf der Bühne passiert, an diesem Moment hat es eine andere Welt versprochen. Und der Moment, in welchem man, also und ganz Ähnliches ließe sich auch über Becketts Romane sagen, meiner Meinung nach. Der Moment, in welchem man sich mit einem diesen zurückzieht, den Buchdeckel aufklappt und langsam mit der Lektüre beginnt, ist ein Moment, in welchem dem Lesenden versprochen wird. Die Aufnahme des Vortrages von Martin Krempel über Becketts Roman Der Namenlose wurde an dieser Stelle leider für wenige Minuten unterbrochen. Tiefe Momente, wie zum Beispiel die des Glanzes, des Zaubers, des Schauers, des Schönen und des Glücks berichtet. Und so wie der negative Denker par excellence Adorno, entzieht sich auch der negative Künstler par excellence Beckett nicht der Dynamik positiver Kontraste. Die Kunst von meinem, was ich jetzt referiere, ist es sozusagen, das herauszufinden, was das sein könnte, ohne ihn zum positiven Künstler zu machen. Ja, und ich glaube, mit Adorno geht es sehr gut. Nirgends ist man direkt mit den weit aufgerissenen Augen des wahren, angstverzerrten Gesichts, wie sich der Namenlose, ich glaube, in der vierten Hypothese beschrieben hat, als pure Negativität, in Toto konfrontiert. Stattdessen wird die zerstörerische Negativität immer wieder in schaurig schöne Bilder überführt und damit partiell gebannt. Wie kann das jedoch gelingen? Und was heißt das für den Namenlosen als Person und als Werk? Oh, ich muss noch einen Schluck trinken. Adorno gibt uns zur Antwort auf diese Frage ein wichtiges Stichwort an die Hand. An einer Stelle der ästhetischen Theorie schreibt er, Zitat, auf dem Nullpunkt aber, in dem Becketts Prosa ihr Wesen treibt, wie Kräfte im unendlichen Kleinen der Physik, springt eine zweite Welt von Bildern hervor. So trist wie reich, Konzentrat geschichtlicher Erfahrung. Es ist unklar, ob er dabei, also Adorno, insbesondere auch an den Roman Der Namenlose gedacht hat. Denn in seinen Notizen zu diesem Roman lässt sich keine einzige ähnlich geartete Aussage aufspüren. Fest steht aber, dass dieses Zitat den Roman an genau der richtigen Stelle trifft. Er spricht darüber Becketts Prosa. Ich weiß nur nicht, was er da genau vor Augen hatte. Denn auch wenn sich dessen Ich-Erzähler ohne Orientierung um einen Nullpunkt der Kräfte dreht und wendet, so passiert in diesen Drehen und Wenden doch etwas, was nicht vorausgesehen werden konnte. Es springt eine zweite Welt von Bildern hervor. Im ganzen Roman werden unzählige, kleine und kaputte, aber dennoch irgendwie wunderschöne Kunstwerke, wie zum Beispiel Märchen, Fabeln, Bilder, Skulpturen, Pantomimen und Marionettentheater beschrieben. Meine These dazu lautet, dass der namenlose Protagonist immer wieder eine solche zweite Welt von Bildern, mit Adorno gesprochen, erfindet, weil er versucht, seine Subjektivität, seine Sinne und Empfindungen, seinen Körper und damit auch seine Erfahrungsfähigkeit zurückzugewinnen. Der psychotische und zermürbende Wortschwall des Romans generiert aus sich selbst heraus, unverhofft und eingestreut, eine explizit ästhetische Beschreibung des Subjekts ohne Subjektivität und der nicht mehr logisch erreichbaren Umwelt. Ein Zitat aus dem Roman. Ich werde vielleicht genötigt sein, um nicht zu versiegen, noch ein Märchen zu ersinnen, mit Köpfen, Rümpfen, Armen, Beinen und allem, was daraus folgt, die in das immer gleiche Wechselspiel von unvollkommenen Schatten und zweifelhafter Klarheit geworfen werden, wie mir das schon passiert ist. So beschreibt er zum Beispiel, der Namenlose, seine Umgebung als ein Gericht. Das versucht er dann irgendwie so mit ästhetischen Mitteln zu fassen. Als ein Kerker, als ein Sprechzimmer, eine Insel oder sogar als ein Schlachthaus. Und sich selbst als einen einbeinigen, einarmigen, als einen Wasserträger, Reisenden, Galeerensklaven oder auch als einen abgemagerten Rumpf in einem Krug. Also er versucht immer wieder Bilder zu finden, die nicht logisch erklären, was seine Situationen sind, sondern indem sie ein Bild malen, eine Geschichte erzählen. Ungefähr nach jedem Quartal des Romans bricht sich diese zweite Welt von Bildern in besonders großer Quantität und Qualität, jeweils wieder aufs Neue ihre Bahn. Das ist so entscheidend, dass einmal eines dieser Bilder länger zitiert werden soll. Ich glaube, das sind jetzt 5 solche Folien hintereinander. Aber mir ist es wichtig, diese zweite Welt an einem Beispiel mal auszuführen und versuchen zu erklären, warum das schön ist, was da passiert. Oder genauer, meiner Meinung nach, schaurig schön. Aber darauf werde ich ja dann noch kommen. Gleich einem Blumenstrauß in einem tiefen Krug steckend, dessen Ränder mir bis zum Mund reichen, bin ich am Rand einer ruhigen Straße in der Nähe des Schlachthofs zur Ruhe gekommen, endlich. Wenn ich nicht etwa den Kopf, aber die Augen drehe, die selbstständig zu rollen vermögen, kann ich das Denkmal des Altvaters der Pferdefleischverwertung erblicken. Eine Büste. Seine steinernen, pupillenlosen Augen sind auf mich gerichtet. Es macht 4 mit denen meines Schöpfers, die allgegenwärtig sind, nur nicht glauben, ich hielte mich für bevorzugt. Obwohl bei mir nicht alles in Ordnung ist, duldet mich die Polizei. Sie weiß, dass ich meine Unfähigkeit zu artikulieren, meine Lage nicht unlauter ausnutzen werde, um die Bevölkerung gegen ihre Regierung aufzuwiegeln, indem ich flammende Reden während der Hauptverkehrszeit halten oder nach Einbruch der Nacht verspäteten und leicht betrunkenen Fußgängern umstürzlerische Gedanken zuflüstern würde. Auch weiß sie, dass ich nach dem Verlust aller Glieder, abgesehen von dem Virilen, das es nicht mehr ist, keine Gesten machen werde, die als Almosen heischend gedeutet werden können und unter Gefängnisstrafe gestellt sind. Es ist in der Tat so, dass ich niemandem zur Last falle, es sei denn jeder Kategorie überempfindlicher Menschen, die in allem Anlässe zu Skandal und Empörung finden. Aber das Risiko ist minimal, denn solche Leute meiden dieses Viertel, aus Angst davor, dass es ihnen beim Anblick der Tiere übel wird, die in den meisten Fällen die Stadt zum ersten Mal sehen, wenn sie zur Schlachtbank ziehen. Von diesem Gesichtspunkt aus ist der Ort gut gewählt, von meinem Gesichtspunkt aus. Aber selbst jene, die labil genug sind, um durch meinen Anblick überrascht, ich meine gestört zu werden, sodass ihre Arbeitskraft und ihr Glücksvermögen vorübergehend beeinträchtigt werden, brauchen mich nur ein zweites Mal anzuschauen. Ich meine jene, die sich dazu entschließen können, um sofort wieder beruhigt zu sein. Denn mein Gesicht spiegelt nur die Genugtuung dessen wider, der eine wohlverdiente Ruhe genießt. So. Also ich glaube, dass das sozusagen ein ästhetisches Bild im Roman selbst ist. Und eine Geschichte. Ja. Adorno hat an den Rand dieser Textpassage in seiner Ausgabe des Romans zwei Stichpunkte geschrieben. Einmal großartig, ganz lustig, und einmal Schlüsselstelle zur Revolution. Warum aber ist diese Passage großartig? Was für eine zweite Welt von Bildern hat sie generiert? Und was sagt sie zu so veralteten, ja fast schon unkünstlerischen Dingen wie die der Revolution? Das zitierte Bild kann aus dem einfachen Grund als eine zweite Welt des Romans verstanden werden, weil es aus dem eben vorher beschriebenen psychotischen Diskurs der endlosen Rede des namenlosen Subjekts ausbricht. Die Rede wird zwar in dieses Bild ein- und auch wieder herausgeführt. Das Bild ist ja selbst ein eminenter Teil der Rede. Es ist ja nur durch Rede strukturiert und wird auch nur in dieser Rede malerisch gezeichnet. Aber dennoch markiert es einen Terrainwechsel. Die gehetzte, gleichzeitig blockierende und nach Logik ringende Selbstreflexion tauscht sich mit der relativ ruhigen, auch genüsslichen und ästhetischen Beschreibung der Situation aus. Als rein ästhetische Beschreibung von dem, was ist, ist sie eine sogenannte zweite Welt in der Welt und kontrapunktiert damit das verzweifelte Leben von demjenigen, der eigentlich nicht mehr sagen kann, was ist. Woher kommt es aber, dass das Bild desjenigen, der in einem Krug steckend die Handlung seiner Mitmenschen erklärt, sowohl als schaurig als auch als schön charakterisiert werden kann? So, das wird jetzt ein bisschen rabiat, weil ich auf die ästhetische Theorie rekurrieren muss. Geht leider nicht lange. Naja, also, ich meine, ihr wollt ja irgendwann auch wieder nach Hause gehen. Und ich kann jetzt nicht lange zur ästhetischen Theorie referieren. Aber ich versuche es knapp zu machen. Also, in der ästhetischen Theorie hat nämlich Adorno das Schöne und den Schauer glücklicherweise ebenfalls in eine enge Konstellation zueinander gestellt. Er schreibt zum Beispiel dazu ein Zitat: Das Bild des Schönen als des Einen und Unterschiedenen entsteht mit der Emanzipation von der Angst vom überwältigten Ganzen und Ungeschiedenen der Natur. Den Schauer davor rettet das Schöne in sich hinüber durch Stiftung eines Bereichs des Unanrührbaren. Okay, wieder so ein typisches Adorno-Zitat. Mir ist es wichtig, dass das Schöne sozusagen ein Bereich des Gesicherten, wo man sich von der Angst emanzipiert hat, festhält, gleichzeitig aber auch den Schauer davor weiter fortführt. Und an einer anderen Stelle dreht er diesen Gedanken zur Genese des Schönen als eine des Gerettetseins vor der ersten Natur wieder um. Die ganze ästhetische Theorie findet man eigentlich keine These, wo nicht auch die Gegenthese an der anderen Seite stehen würde. Das Gefühl des Überfallenwerdens im Angesicht jedes bedeutenden Werkes registriert den vorweltlichen Schauer im Zeitalter der Vergegenständlichung und erinnert damit, so kann erweitert werden, oder ich erweitere es jetzt einfach mal so, an den von den ersten Menschen und bis heute von jedem Menschen immer wieder aufs Neue überwundenen, reizenden Gesang der ungeschiedenen Natur. In seinem ästhetischen Spätwerk begründet Adorno neben dem Schönen und dem Schauer viele andere Begriffe im expliziten oder impliziten Rückgriff auf seine früheste und wichtigste Idee, eben jener Dialektik der Naturgeschichte als Menschheitsgeschichte. Was natürlich in der Dialektik der Aufklärung am breitesten entfaltet wurde. Aber diese Idee findet sich auch schon in einem, wenn man die gesammelten Schriften von Adorno mal, das ist sogar der erste Band aufschlägt, findet sich schon ein Vortrag zur Idee der Naturgeschichte. Und da steckt in Nietzsche oder halt im Kleinen schon die Dialektik der Aufklärung drin, meiner Meinung nach. Aber natürlich noch nicht in dieser ganz ausgearbeiteten Form. Aber wichtige Gedanken sind da schon vorhanden. Dass diese Idee hochgradig spekulativ und darüber hinaus schwer zu verteidigen ist, wenn man nicht gerade das ganze Gedankengebäude Adornos übernehmen will, steht meiner Meinung nach außer Frage. Aber das soll hier auch gar nicht verhandelt werden. Aus diesem Grund will ich den geschichtsphilosophischen Part einmal unbeachtet lassen. Das ist meiner Meinung nach eben der problematische Teil an der Dialektik der Aufklärung, obwohl auch gesagt werden muss, dass ohne Geschichtsphilosophie sie selbst eigentlich nichtig wäre. Aber das zu verteidigen, finde ich schwierig. Und deswegen möchte ich den etwas niedrigschwelligeren Gedanken aufnehmen aus den Zitaten davor, dass das Gefühl des ästhetisch Schönen mit dem des sozialen Gerettetseins, dass man sozusagen, die Sturmflut ging vorbei. Und dieser Moment, wo man dieses Ausatmen, ist ein Moment, wo sozusagen repräsentativ für den des Schönen steht. Vielleicht ähnlich zu dem, was bei Kant das Erhabene ist. Da hat, glaube ich, Adorno viel aufgenommen. Und das ist Gefühl des ästhetischen Schauers kann mit dem des sozialen Überfallenswerden verglichen werden. Das Stichwort Überfallenwerden kommt hier ja auch im Zitat vor. Oder auch überwältigt werden. Später, darauf werde ich noch kommen, spricht er auch davon, dass man erschüttert wird. Okay, jetzt müssen wir zurück zum Bild, das zitiert worden ist. In der zweiten Welt des angeführten Bildes beobachtet und erklärt nun ein Stumpf von einem Mensch in einem tiefen Krug steckend, nüchtern das Kommen und Gehen der anderen Gestalten. Der Ort des Kruges muss also irgendwie ein sicherer Ort sein. Ein Ort, an welchen einen die anderen Stimmen, wie zum Beispiel die der Polizei, nichts anhaben können oder zumindest nichts mehr anhaben wollen, weil man niemanden zur Last fällt. Von diesem Gesichtspunkt aus ist der Ort gut gewählt, wie der Namenlose sagt. Im Unterschied zur psychotischen Selbstreflexion kann der Namenlose endlich wieder einmal aufatmen, sich partiell gerettet fühlen und seine wohlverdiente Ruhe genießen, wie er auch selbst sagt. Obwohl es weiterhin in ihm brodelt, kann und will er keine flammenden Reden mehr halten oder irgendwem umstürzlerische Gedanken zuflüstern. Die ausstaffierte Erzählung wird als Bild des Gerettetseins zu einem Schönen und damit aber zugleich auch zu einem Unzureichenden. Der Stumpf im Krug ist so schön wie unmächtig. So, als hätte er genau diesen Umstand vor Augen gehabt, schreibt Adorno in der ästhetischen Theorie, auch zum Begriff des Schönen. Die Reduktion, welche Schönheit dem Schrecklichen widerfahren lässt, aus dem sie und über das sie sich erhebt und das sie gleich wie aus einem Tempelbezirk draußen hält, hat im Angesicht des Schrecklichen etwas Unmächtiges. Es verschanzt sich draußen wie der Feind vor den Wällen der belagerten Stadt und hungert sie aus. Also, das Schöne hat sich zwar gerettet, aber der Rest der Welt zerfällt. Und damit ist das Schöne auch nicht mehr aufrechtzuerhalten. Oder zumindest nicht in seiner klassischen Variante. Was spielt sich also in der schrecklichen Umwelt des in einem Krug hockenden Stumpfes, also außerhalb des Tempelbezirks des Schönen, ab? Der Stumpf beschreibt seine Umgebung als ein Schlachthofviertel, in welchem sich zum Beispiel eine Art Büste oder Denkmal des alten Patriarchen der Pferdefleischverwertung finden lässt. Zusammen mit denen des Schöpfers sind die steinernen, pupillenlosen Augen dieses Denkmals direkt auf den Namenlosen gerichtet. Es scheint so, als würden die beiden Augenpaare alle, ob nun getätigten oder nicht getätigten Bewegungen, Gedanken und Wünsche aufzeichnen. Wenn etwas Entscheidendes passieren würde, wären sie zum Sprung bereit. Die anderen wenigen Menschen, die durch dieses Viertel streifen und als potenziell zum eingreifenden Handeln fähig gelten können, sind die labilen oder auch überempfindlichen Menschen, wie es er nennt, die in allem Anlässen zu Skandal und Empörung finden. Leider wandert diese Sorte von Mensch aber lieber durch nicht ganz so schreckliche Gegenden und kommt nur dann zu Besuch, wenn auch sie dem Tode nahe sind, dann also, wenn sie ebenfalls zur Schlachtbank ziehen. Aber selbst wenn sie schon in ihrem ersten Leben die Schreie der gerade geschlachteten Pferde hören könnten oder hören wollen würden, wäre wenig gewonnen. Das gemalte Bild verbindet seine Schönheit des Gerettetseins mit dem Schauer darüber, dass unter den geordneten Blicken des Schöpfers, der Polizei und des alten Schlächtermeisters jeder nur noch danach trachtet, seine Arbeitskraft und sein Glücksvermögen zu steigern. Das gemalte Bild begehrt zittrig gegen seine eigene Schönheit auf und wird damit zu einem schaurig Schönen. Im ruhigen Ton und mit ästhetischen Mitteln und ohne direkte Aussage erklärt der Namenlose den Gang der Welt. Das schaurig Schöne dieser Fabel kontrapunktiert die Negativität der ansonsten orientierungslosen Rede. Das, was dem Subjekt ohne Subjektivität in der ersten Welt diskursiv nicht gelang, nämlich seine Subjektivität zurückzufordern, wird in der zweiten Welt tastend angegangen. In dieser ist es ihm möglich, etwas über sich selbst, seine Mitmenschen und dem revolutionären Zusammenhang auszusagen. Aber auch diese Kunstwerke im Kunstwerk sind von der hysterischen Sprache des namenlosen Subjekts nicht gänzlich zu trennen. Und so werden sie immer wieder in den Strudel des unkontrollierten Diskurses hinabgezogen und dort in ihren Vor- und Nachteilen abgewogen. Ein Zitat dazu. Zum Beispiel hält der Namenlose fest, dass die Rückkehr in die Welt der Fabeln nur eine Erinnerung sei, damit ich bedauere, was ich verloren habe und damit ich mich von Neuem dorthin zurücksehne, von wo ich verbannt bin. Leider erinnert es mich an nichts. Oder auch, man muss versuchen, in meinen alten, ich weiß nicht woher gekommenen Geschichten die Seine zu finden. Sie muss darin sein. Sie muss meine gewesen sein, bevor sie Seine war. Ich werde sie wiedererkennen. Das ist wirklich erstaunlich. Der namenlose Protagonist beschreibt das, was wir im Anschluss an Adorno als zweite Welt von Bildern benannt haben, ebenfalls als Welt von Fabeln oder an anderen Stellen auch als rettende Fabeln, als Märchen, als namenlose Bilder oder einfach als Geschichten. Genau dadurch verliert diese zweite Welt in der Welt rückwirkend jedoch ihre Kraft, das psychotische Gedankenwirrwarr unter- oder aufbrechen zu können. Sobald der Namenlose beginnt, seine schaurig schönen Geschichten mit rationalen Mitteln zu untersuchen, werden sie unaufhörlich zu Teilen der imperativen Selbstanrufung gemacht. Was Thema schon ein bisschen her, vom, ich glaube, dritten Kapitel war. So stellt er fest, dass jede dieser Geschichten ihn daran erinnert, was er verloren habe oder von wo er verbannt wurde und zum Weitermachen weiter hoffen treibt. Und obwohl er denkt, dass er irgendwo in diesen ästhetischen Geschichten und Bildern die Seine finden und wiedererkennen kann, erinnern sie ihn dann doch letztgültig an nichts. Damit ist er aber wieder in den beiden alten widerstreitenden und blockierenden Imperativen gefangen. Immer wenn er folglich die geschaffene Bilderwelt zum Thema macht, wird es ihm ein zu beweisendes Thema, ein Thema probandum, und zerbricht unter dieser Last. Die vielen Geschichten, Bilder, Skulpturen und Puppenspiele können nichts aussagen und müssen es doch können, um nicht nichts zu sein. Ein Satz, der so 1:1 in der ästhetischen Theorie stehen könnte. Okay, danach ist mir aufgefallen, wie peinlich das ist, wenn ich einen Satz schreibe und danach schreibe, das könnte auch in der ästhetischen Theorie stehen. Was ich damit nur aussagen will, ist, dass ich glaube, dass die schaurig schönen Bilderwelten im Namenlosen eigentlich das Gleiche sind, wie für Adorno authentische Kunstwerke in der verwalteten Welt. Sie können nichts sagen, müssen es aber doch. Sie sind Rätsel des anderen. So, das war das Kapitel. Jetzt wird nur noch ein kurzer Schluss. So. Den machen wir jetzt auch noch und dann sind wir durch. Also, so ein bisschen jetzt zur Gesellschaftskritik. Wo ich ja schon angekündigt habe, dass ich da sehr vorsichtig herangehe. Aber da kann man bestimmt viel diskutieren. Nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach, ist da auf jeden Fall ganz viel vorhanden. Ich bin mir nur nicht sicher, wie man das am besten erschließt. Okay, deswegen fange ich auch mit Brecht an. Der ist da immer eine gute Hilfe. Es gibt die Anekdote, dass Bertolt Brecht das Theaterstück Warten auf Godot, auch von Beckett, sozialistisch uminterpretieren und aufführen wollte. Auf seine durch den Suhrkamp Verlag vermittelte dementsprechende Anfrage soll Beckett überaus ungehalten mit den paraphrasierten Worten, dass er es strikt ablehne, politisch ausgeschlachtet zu werden, reagiert haben. Was nicht verwundert, sind doch Beckets Werke kaum auf eine klare Programmatik oder gar Forderung zu bringen. noch werden dort überhaupt irgendwelche Entscheidungen ästhetisch inszeniert. Im Unterschied besonders auch zu Brechts Stücken, die sich in den meisten Fällen in sensu stricto um das Schwierige und Seltene des Politischen in regressiven Zeiten drehen. Kann deswegen aber Brechts Frage als zu dreist, anmaßend und politisierend verworfen werden? Ist es nicht vielleicht sogar so, dass diese Frage den gesellschaftlichen Gehalt von Becketts Kunst erahnt hat und breitenwirksam zugänglich machen wollte? Die griechischen Tyrannen wussten nach Adorno schließlich sehr genau, warum sie Becketts Werke verbaten. Also Becket war in Griechenland verboten unter der Diktatur. Ein anderer Marxist, Georg Lukacs, trifft trotzdem ein hartes Urteil über diese Werke. Für ihn reiht sich der Künstler Becket in eine formalistisch arbeitende Avantgarde ein, eine Bewegung, die die bürgerlichen Verhältnisse im Medium der Kunst verklärt und qua ihres Stils, ihres Ästhetizismus, ihrer Abstraktheit und Absurdität auch verklären musste. Nach Lukacs stimmt es zwar, dass Becket dem Idiotismus, der Perversität und dem Pathologischen, das sind alles Zitate von Lukacs, des modernen Menschen nachfolgt, aber nach Lukacs macht es Becket in einer solch abstrakten Art und Weise, dass diese Schattenseiten des menschlichen Lebens zwangsläufig zur Conditio Humana versteinert werden müssen. Anstatt, das schlägt Lukacs dagegen vor, dass man die historisch-gesellschaftlichen Bedingungen, eben die Realität, wie im Realismus, ernsthaft beachtet, Bedingungen, die überhaupt erst zu diesen seelischen Krankheiten des modernen Subjekts führen. Also Lukacs Urteil ist in gewisser Maße, dass Becket dadurch, dass er sich einem solchen Realismus systematisch verweigert, eine Erfahrung verbreitet, eine Erfahrung davon, dass die Welt zwar schlecht ist, aber doch schon immer so gewesen ist und damit auch nicht anders werden kann. In letzter Konsequenz heißt es dann, dass die Becketsche Weltlosigkeit eigentlich nur noch zwei Fluchtpunkte kennt. Einmal metaphysische, eben in der Frage, wer oder was ist eigentlich Godot, auf den gewartet wird, oder einfach nur noch einen zynischen Pragmatismus vermittelt, eben dieser Ethos weitermachen, weiter scheitern, weitermachen, weiter scheitern. Ich glaube, dass Lukacs sogar einen Punkt trifft. Aber gleichzeitig übergeht er was viel Gravierenderes. Adorno zumindest hat sowohl den engagierten als auch den realistischen Marxisten in die Schranken gewiesen. Jeweils mit dem Argument, dass gelungene Kunstwerke nur auf der Ebene der notwendig abstrakten Form das gesellschaftliche Leiden historisch bestimmt artikulieren können. Die auch von Adorno angeführte, nun aber gegen Lukacs gewendete Weltlosigkeit, das ist ein ganz zentraler Begriff für beide, wenn sie versuchen, Becket oder andere moderne Autoren zu fassen. Lukacs meint es polemisch und Adorno meint den Begriff Weltlosigkeit würdigend, treffend. Diese Weltlosigkeit ist nach Adorno nicht einfach als ahistorisch und weltfern zu simplifizieren, viel eher ist es die Wahrheit über die dunkle, verdeckte, obszöne und losgelöste Seite der beanstandeten Welt. Im Namenlosen fühlt man sich zum Beispiel, als wäre man auf einem drogeninduzierten Horrortrip hängen geblieben. Psychisch verwahrlost und in Dantes Vorhölle realgeschichtlich verloren gegangen. Der Roman kreiert eine albtraumhafte Situation, welche so stark gegen die Normalität des gesellschaftlichen Zusammenlebens gerichtet ist, während sie sich einzig aus Elementen eben jenes Lebens speist, dass sie weder als realistisch noch als fiktional gelten kann. Das Leben nach dem symbolischen Tod gibt es schließlich wirklich. Auch wenn es im symbolisch kodifizierten sozialen Leben nicht artikulierbar ist, also wer symbolisch gestorben ist, hat dort keine Stimme. Es braucht sozusagen die fiktionale Ebene der Kunst, um dessen nicht symbolische Wirklichkeit in der Realität erscheinen zu lassen. Also das ist jetzt dann mit anderen Worten und auf den Namenlosen eine These angewandt, die Adorno auch vertritt. Er wird nur nicht hier mit symbolisch und fiktional und solche Begriffe verwenden. Ich habe sie hier benutzt wegen meiner Grundthese in Bezug auf den Namenlosen. Aber ja. Treffender ist darum der Satz: Im Namenlosen verbindet sich Realitätsentfremdung mit schärfstem Realitätsbewusstsein. Die Freiheiten der ästhetischen Form des Als-Ob werden so stark ausgereizt, um die der Realität immanenten Antagonismen gegen diese Realität in Anschlag bringen zu können. Es geht um das, was alle Menschen latent in sich haben, darum auch nachvollziehen können und doch unterdrücken müssen, weil sie ansonsten nicht weiterleben könnten. Der von den Nazis zum Juden gemachte Jean Amary berichtet zum Beispiel in seinem Essayband Jenseits von Schuld und Sühne über die Erfahrung der Folter im Fort Brendonck. Dabei versucht er besonders zu verdeutlichen, dass die körperlichen Qualen der Tortur nicht allein seinen Körper, sondern auch sein inneres Weltvertrauen auseinandergerissen hat. Die an Amary ausgeübte Misshandlung der SS-Knechte könnte dementsprechend als ein Akt des Tötens, ohne letztlich ganz zu töten, es kommt eh nichts, naja. Also als ein Akt, der sein Opfer in das Leben zwischen den zwei Toten drängte, gelesen werden. Dieses Leben zwischen den zwei Toten konnte Amary ziemlich genau 35 Jahre ertragen. Dann hat er den Ausweg des Freitods für sich gewählt. Besitzt diese durch körperliche Qualen hervorgerufene Weltlosigkeit Amarys, die beschreibt er auch sehr schön, wenn er versucht zu fassen, warum er nicht mehr nach Deutschland reisen kann. Also er hat sehr lange gebraucht, bis er nach Deutschland wieder zurückgekehrt ist. Und da gibt es auch Texte, wo er versucht zu beschreiben, wie er sich da fühlt. Und da benutzt er eben diese Begriffe weltlos, kein Vertrauen mehr zu den Mitmenschen und so weiter. Ja, und ich würde jetzt sagen, ob diese durch die körperliche Qualen hervorgerufene Weltlosigkeit Amarys nicht eine gewisse Ähnlichkeit mit der Situation des Namenlosen besitzt. So wie das Trauma der körperlichen Verstümmelung Effekte auf die symbolischen Koordinaten des Verstümmelten zeitigte, so hat das Trauma der symbolischen Verbannung Auswirkungen auf die somatische Erfahrungsfähigkeit des Verbannten. Also sozusagen umgedreht. Darum kann beim Lesen dieses Romans über die vielen gut verstrickten Dissonanzen, also der Wendepunkte, Echos, Brechungen und Leerstellen, die Lust, wie vor allem auch schmerzvolle Erfahrung der Erschütterung, das ist ein Begriff von Adorno, oder auch der Zerrüttung, das ist ein Begriff von Beckett, der eigenen Subjektivität gemacht werden. Der distanzierte Leser gerät von Wortschwall zu Wortschwall immer stärker in die hysterischen Zuckungen und clownesken Verformungen des Namenlosen hinein. Die eigentlich unmögliche Erfahrung des Lebens nach dem symbolischen Tod wird ästhetisch vermittelt zu einer möglichen. Der Namenlose besitzt die Fähigkeit, das rezipierende Ich, dessen Selbstbeherrschung und Drang nach echter Anerkennung einer Marter zu unterziehen. Wenn nun aber im schwarzen Roman ein ganzes Set an Dissonanzen zur strukturbildenden Funktion ausgebreitet wurde, dann kann das, was früher einmal dissonant hieß, nicht mehr der inneren zentripetalen Kraft des gleichen Werkes widersprechen. Also an dissonant hängt immer auch ein Problem von Ausnahme, was das Harmonische oder Konsonante unterbricht. Wenn aber der ganze Roman über viele aneinandergereihte Dissonanzen funktioniert, glaube ich, ist das, was man früher dissonant hieß, ist hier, ja, hat sich in einen anderen Bereich geflüchtet. Die psychotische Perspektive ist dem Namenlosen eben die normale. Stattdessen wird sie aber immer wieder eben von schaurig schönen Geschichten, Märchen, Bildern, Pantomimen und Puppenspielen positiv kontrapunktiert. Und so verschlingt sich die Erfahrung der Erschütterung auch mit der einer fluoreszierenden Melancholie. Das ist noch lange keine Politik, aber doch eine Veränderung der Wahrnehmung der Welt. Das war's.